Hinter einem hohen Zaun sitzt eine Katze. Sie hat ein schwarz-weiß geflecktes Fell. Als ich das Tor öffne, verschwindet sie zwischen den Käfigen. Ich bin im Tierheim Bad Salzuflen. Schon hinter dem Eingang zum Katzenhaus sehe ich sie. Dutzende Katzen. Sie liegen hinter Gittern. Das Katzenhaus ist voll, übervoll. Tierpflegerin Frau Leuchtenberger weiß zurzeit nicht, was sie zuerst oder zuletzt tun soll. Oh, wir sind voll bis auf den letzten Platz. Wir haben weit über 100 Katzen. Wir haben im Moment an die 50 kleine Katzen in den Pflegestellen, die wir nicht im Tierheim aufnehmen können, weil die noch keinen Impfschutz haben und im Tierheim wahrscheinlich krank würden. Und wir müssen dringend vermitteln. Für jede, die im Moment geht, kommen 2 oder 3 wieder rein. Was viele nicht wissen, Katzen werden nach einem halben Jahr geschlechtsreif. Werfen kann eine Katze 2-mal im Jahr. Oftmals befinden sich beim ersten Wurf schon 5 Katzenbabys. Und dies ist ein Problem, wenn sie nicht kastriert werden. Was das kostet, dazu kamen Leuchtenberger. Bei einem Kater muss man 60 Euro rechnen, bei einer Katze zwischen 80 und 90. Es kommt immer darauf an, die Tierärzte müssen diesen Preis nehmen, dürfen aber das Vierfache nehmen. Ich würde mich vorher telefonisch erkundigen, wie die Preise beim Tierarzt sind. Vor den hohen Kosten scheuen sich viele Katzenbesitzer. Den rechnet Carmen Leuchtenberger vor. Wenn man das sich hochrechnet, einen Wurf aufzuziehen, ist 10-mal teurer wie eine Kastration an sich. Weil die Kleinen fressen wahnsinnig viel, sie sind immer verwurmt, sie kriegen häufig Augenentzündungen. Und wenn man das alles einrechnet, wenn man dann die Tierarztkosten da dran hat, ist es wahnsinnig teuer im Gegensatz zu einer Kastration. Also das rechnet sich schon. Die Tierpflegerin verriet mir abschließend den Namen der freilaufenden Katze. Gladys ist ihr Name. Sie befindet sich schon seit 2 Jahren im Tierheim. Wieso die schwarz-weiß gefleckte Katze niemand haben will, das weiß keiner.